Nummer 3. Im Zug. Sehr geehrte Fahrgäste, in Kürze erreichen wir München Hauptbahnhof. Sie haben Anschluss an den Intercity 2297 zur Weiterfahrt nach Salzburg Hauptbahnhof. Abfahrt 14.23 Uhr, Abgleis 14. Bitte beachten Sie weitere Durchsagen am Bahnhof.